Live. Best of DJ Session 2025. Live und das ist die zweite Stunde der 1 Live DJ Session heute mit einer besonderen Ausgabe, denn wir gehen mit euch in die erste Runde des Best of der 1 Live DJ Session 2025. In dieser Stunde haben wir für euch James Hype, Blondish und Armin van Buuren back to back mit Arkbad am Start. Los geht's jetzt mit James Hype live von Barucaville 2025. Viel Spaß damit! Hit the strobe. Let me see your hands up. Put them up, let's go. 1 Live. Best of DJ Session 2025. Mit James Hype. James Hype auf dem diesjährigen Perucaville für ein super Live-Set geliefert. Ob er auch 2026 wieder am Start sein wird, wurde noch nicht offiziell bestätigt. Wir hören aber erstmal weiter in sein Live-Set von diesem Jahr. Viel Spaß weiterhin mit James Hype. Session 2025 mit James Hype.

Wir sind schon fast am Ende von James Hype Set in unserem Best of 2025. Bevor es gleich mit Blondish weitergeht, spielt euch der britische DJ noch seinen Hit aus 2025. Don't Wake Me Up. Viel Spaß damit. Put something in the air. Wave a flag. Wave your hands. Put him up. Put him up. DJ Session 2025. Das war James Hype in unserem Best of der 1Live DJ Session 2025. Als nächstes haben wir für euch das Set von Blondish am Start. Los geht's jetzt mit ihrem Track Never Walk Alone mit Stevie Appleton. Live. Best of DJ Session 2025. Mit Blondish. change. Zusammen mit Von Boch mit We Watch, der ist Teil von ihrem Album Never Walk Alone, das sie dieses Jahr im Februar released hat. Einer der Höhepunkte von ihrem Jahr 2025. Wir hören weiter in ihr Set. Viel Spaß damit mit Blondish. DJ Session 2025 mit Blondish. Live-DJ-Session 2025. Den Abschluss der zweiten Stunde macht niemand Geringeres als Armin van Buuren. Er ist aber dieses Jahr nicht alleine als Gast in der 1Live-DJ-Session am Start gewesen. Wir haben für euch das Live-Set vom State of Trance Festival, wo er zusammen mit Artbed hinter den Turntables gestanden hat. Welcome, Armin van Buuren, back to back, Artbat. DJ Session 2025 mit Armin van Buuren, B2B Artbat. We'll be right back. and since she's the last one. And since she's the last one. And since she's the last one. And since she's the last one. Fuck her backwards. Take you on a trip, just a simple journey, a journey full of sounds and beats, one that will lead you down, way down to the underground. I said the underground. Where your body begins to tremble and your hands become just a little nimble. The underground, where the party children are waiting and there's no contemplating at the underground. The divas start screaming and oh how the boys are beaming. Where your feet can take to flight and the DJ makes it right. Ah, the underground, baby. Ah, the underground. Fuck her backwards. Eins live. Best of DJ Session 2025 mit Armin van Buuren, B2B Altbad. And she's the last one. Fuck her backwards. And since she's the last one. sind fast am Ende des Live-Sets von Armin van Buuren Back-to-Back mit Arkbad in unserem ersten Best-of der 1Live-DJ-Session. In der nächsten Stunde gibt es weitere Highlights aus 2025. Los geht's gleich mit Ugel. Jetzt wünsche ich aber erstmal noch viel Spaß mit den letzten Minuten aus Armin van Buuren Sets. Destination. Session. Session.